das Sehnen nach einer Lebensordnung unseres Volkes aus eigenem Drang, aus eigener Wurzel und Überlieferung, aus eigener Kraft und eigenen Wertvorstellungen in einem eigenen Reiche leben zu können, ist uralt. Seit über 1000 Jahren ist diese Sehnsucht nach dem Ich-Selbstsein oft schwer enttäuscht und verraten worden. Doch gelang es den Herrschenden nie, die innere Flamme dieses Sehnens und Strebens zum Erlöschen zu bringen. Die nachfolgenden Lieder, insbesondere das erste Lied, stammen aus dunklen Tagen und beziehen sich auf die Zeit um das wechselvolle Revolutionsjahr 1848. Damals hatten jene Kräfte die deutschen Länder fest im Griff, die für Schönheit, Tiefe und Kraft und Streben des deutschen Volkstums kein Gespür hatten, für die stattdessen nur Macht und materieller Reichtum zählten. Unzählige Menschen unseres Volkes hatten Anfang des 19. Jahrhunderts für die Befreiung Deutschlands von der Herrschaft Napoleons Gut, Gesundheit und Leben eingesetzt, im Glauben an ein freies und einiges Reich aller Deutschen nach dem Siege. Der Dank der wiedererstarkten alten Obrigkeiten an die volksbewussten Deutschen war jedoch nur Hohn, Drohung und Verfolgung. Die Enttäuschung, die Verzweiflung und das verbissene Festhalten am Streben nach Freiheit und ein einiges Reich aller Deutschen brachten oftmals besinnliche, ironische oder auch sehr bissige Lieder hervor. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Herrscher sollen am ersten Tag halt zu den Henkern ballen. Das Land ist frei von Tyrannei, sobald ihr Haupt gefallen. Das Land ist frei von Tyrannei, sobald ihr Haupt gefallen. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Als nächstes Jahr bekommen den Lohn, sind die Minister dran. Bald baumelt schon die Reaktion und ekle Pfaffen dann. Bald baumelt schon die Reaktion und ekle Pfaffen dann. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Brüder, all nehmt in die Hand die Waffen und die Wehr. Schon hört man es im ganzen Land des Aufruhrs dumpfes Gern. Schon hört man es im ganzen Land des Aufruhrs dumpfes Gern. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Und sehen wir noch Tyrannen froh und schwelgen beim Gelag. Wir hungern gern, denn gar nicht fern ist unser Freiheitstag. Wir hungern gern, denn gar nicht fern ist unser Freiheitstag. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Wo ist das Lied, das Freiheitslied, das einst in Deutschland erklang? Wo ist der Funke, der geglüht, einst im gewaltigem Gesang? Wozu nur war all die Liebesmüh in hehrer Dichterpflicht? Die Freiheitslieder haben wir, jedoch die Freiheit nicht. Die Freiheitslieder haben wir, jedoch die Freiheit nicht. Wohl jubelte einst Ferdinand Freiligrath, ein tapfer deutsches Freiheitslied. Wohl streute er die goldne Saat, doch ist sie uns nimmer erblüht. Sie ist verwehet, ich weiß nicht wie, erloschen ist das Licht. Der Freiheitslieder haben wir, jedoch die Freiheit nicht. Der Freiheitslieder haben wir, jedoch die Freiheit nicht. Wo blieb das Lied, das wundervoll aus Schenkendorfs Munde herklang? Verstummet ist im edlen Groll der deutschen Freiheitsgesang. Das freie Deutschland, das war es nie, das dicht an Kränze ficht. Die Freiheitslieder haben wir, jedoch die Freiheit nicht. Die Freiheitslieder haben wir, jedoch die Freiheit nicht. O stieg ein Lied im Waffenglanz und jubelklirrend doch empor. Ein Freiheitsdichter im Strahlenkranz aus schaurig dunkler Nacht hervor. Auf deutsches Volk, es liegt an dir, du führst das Wort zur Tat. Die Freiheitslieder haben wir und hoffen, die Freiheit sie naht. Auf deutsches Volk, es liegt an dir, du führst das Wort zur Tat. Die Freiheitslieder haben wir und hoffen, die Freiheit sie naht. Ein Fürst ein Büchlein stehn in des Ladensäcken, nahm es rasch, es durchzusehn, las es auch vom Schlafen gehn, doch mit tausend Schrecken. Büchlein, Büchlein, Büchlein keck, aus des Ladensäcken. König sprach, ich unterdrück's, Büchlein aus dem Laden. Büchlein lachte, oh des Glücks, dann liest man mich hinterrücks. Und das bringt nie Schaden. Büchlein, Büchlein, Büchlein keck, Büchlein aus dem Laden. Und der gute Fürst verbot's, Büchlein in dem Lande, Büchlein aber litt nicht Not, ging recht ab wie warmes Brot, ging von Hand zu Hande. Büchlein, Büchlein, Büchlein keck, Büchlein bleibt im Lande. Und die Moral von der Geschichte, die musste ich selbst erfahren. Nicht Bücher allein im Indexbericht, auch Lieder, Tonträger, so manches Gedicht, noch mehr, als es damals je waren. Liedlein, Büchlein, bleibet keck, der Freiheit trotz Gefahren. Der Tag der Rache, für wahr, er kommt einmal, für die gerechte Sache, für unsere Not und Qual. Dann gibt die Wahrheit Kunde, wer für und mit uns war. Und alle Lumpenhunde, die werden offenbar. Und alle Lumpenhunde, die werden offenbar. Es kommt der Tag der Rache, für wahr, er kommt einmal, für die gerechte Sache, für unsere Not und Qual. Dann haben wir gelitten, umsonst für Freiheit nicht. Und nicht umsonst gestritten, den Kampf für Recht und Licht. Und nicht umsonst gestritten, den Kampf für Recht und Licht. Es kommt der Tag der Rache, für wahr, er kommt einmal. Für die gerechte Sache, für unsere Not und Qual. Dann werden wir die richten, die unser Volk bestohlen. Und dann die Straßen lichten, die Lumpen uns dann holen. Und dann die Straßen lichten, die Lumpen uns dann holen. Es kommt der Tag der Rache, für wahr, er kommt einmal. Für die gerechte Sache, für unsere Not und Qual. Dann werden Feuer brennen, es gibt gar groß Geschrei. Und alle, die uns kennen, die sind dann auch dabei. Und alle, die uns kennen, die sind dann auch dabei. Es kommt der Tag der Rache, für wahr, er kommt einmal. Für die gerechte Sache, für unsere Not und Qual. Dann hilft keinem mehr beten, noch hilft ihm dann die Flucht. Was Schurken da einzeten, bezahlen unsere Zucht. Was Schurken da einzeten, bezahlen unsere Zucht. Es kommt der Tag der Rache, für wahr, er kommt einmal. Für die gerechte Sache, für unsere Not und Qual. Dann wird Vernunft regieren, die lügt gejagt davon. Und alle, die das schmieren, bekommen ihren Lohn. Und alle, die das schmieren, bekommen ihren Lohn. Es kommt der Tag der Rache, für wahr, er kommt einmal. Für die gerechte Sache, für unsere Not und Qual. Drum denkt ihr hohen Herren, dass einst gerichtet wird. Wir werden uns erwehren, wer Deutschlands Freiheit stört. Wir werden uns erwehren, wer Deutschlands Freiheit stört. Thank you. Es waren verbannt unsere Lieder und Friedhofsrudeck das Land. Die Reaktion hielt dann nieder die Freiheit mit eiserner Hand. Die Reaktion hielt dann nieder die Freiheit mit eiserner Hand. Und wenn wir im Schweigenden ringen den mächtigen Feind besiegt, dann sollen aufs Neue erklingen die Lieder vom Sturme gewiegt. Dann sollen aufs Neue erklingen die Lieder vom Sturme gewiegt. Welt durchhallen und wecken ein freies Geschlecht. Sie sollen als Losung erschallen im Kampfe für Wahrheit und Recht. Sie sollen als Losung erschallen im Kampfe für Wahrheit und Recht. Es waren verbannt unsere Lieder und Friedhofsrudeck das Land. Die Reaktion hielt dann nieder die Freiheit mit eiserner Hand. Die Reaktion hielt dann nieder die Freiheit mit eiserner Hand. Der Staat ist in Gefahr, der Staat ist in Gefahr, der Staat, der nie noch sicher war, ja, ja, sicher war, der Staat ist in Gefahr. Was fürchtet denn der Staat, was fürchtet denn der Staat? Das Volk, das er betrogen hat, das fürchtet jetzt der Staat. Es ist nicht der Staat allein, es ist nicht der Staat allein, es müssen mehr Betrüger sein, ja, ja, Betrüger sein, es ist nicht der Staat allein. Verfade Kapital, die stehlen alle auf einmal, verfade Kapital. Die Arbeit hat kein Brot, die Arbeit hat kein Brot, es hungert sich das Volk zu Tod, ja, ja, Volk zu Tod, die Arbeit hat kein Brot. Was macht die Polizei? Was macht die Polizei? Sie steht den hohen Lumpen bei, die hohe Polizei. Doch ach, sie sind zu schwach, doch ach, sie sind zu schwach. Es rücken die Soldaten nach, ja, ja, Soldaten nach, doch ach, sie sind zu schwach. Das wird dem Volk zu toll, das wird dem Volk zu toll. Ihr Schurken, euer Maß ist voll, gebt Acht, der Tanz geht los. Gebt Acht, der Tanz geht los, gebt Acht, der Tanz geht los, dann sei uns auch kein Lump zu groß, ja, ja, Lump zu groß, gebt Acht, der Tanz geht los. Was ist des Volksbegehr? Was ist des Volksbegehr? Das Volk will sein, sein eigener Herr. Das ist des Volksbegehr. Noch ungelöscht in Eisenbrei, in Salz, Salpeter, Phosphor, Gluten, in dem Urin von rostigen Eselstuten, in Schlangengift und Altweiberspei, in Affenschiss und Wasser aus den Badewannen, in Saft von Krötenhauch und Rachenblut, in Wolfsmilch und dem sauren Rest von Rotweinkannen, in Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In eines Katers Hirn, der nicht mehr fischt, in Geifer, der aus den Gebissen der tollen Hunde träuft mit Affenpiss vermischt, in Stacheln einem Igel ausgerissen. Im Regen fast darinnen schon die Würmer schwimmen, krepierte Ratten und der grüne Schleim. Von Pilzen, die nachts wie Feuer glimmen, in Pferderotz und heißem Leim. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In dem Gefäß drin alles reingerät, was so ein Medikus herausholt aus den Schwieren, Gedärm an Eiter und verpestetem Sekret, in Salben, die sie in den Schlitz sich schmieren, die Huren Menschen, um sich kalt zu halten, in all den Schmodder, den die Lust zurücklässt in den Spitzen und den Spalten, zurücklässt in den Spitzen und den Spalten. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Mein Fürst, pack alle diese sauberen Sachen in deine Hosen, um den Bottich voll zu machen. Gib auch die Nachgeburt von einem Schwein hinein und hat's 4 Wochen lang gegoren. In diesem Saft soll deine Lästerzunge schmoren. In diesem Saft soll deine Lästerzunge schmoren. Hängt ihn auf, den Kranz von Lorbeerbeeren, den Kanzler hier, den Kanzler hier, den wollen wir verehren. Oh, hängt ihn auf, den Kanzler hier, oh, hängt ihn auf, den Kanzler hier, den Kanzler hier, den wollen wir verehren. Du bist ein Vieh, du bist ein Vieh, du bist ein viel geliebter Mann auf Erden. Oh, du müsst Hund, oh, du müsst Hund, oh, du müsst 100 Jahr und älter werden. Du bist ein Vieh, oh, du müsst Hund, du bist ein Vieh, oh, du müsst Hund, oh, du müsst 100 Jahr und älter werden. Es ehrn dich Pforz, es ehrn dich Pforz, es ehrn dich Pforz, Heimer Kaufmann Stände. Nicht mal ein Schwein, nicht mal ein Schwein, nicht mal ein Schwein, Futter wünscht dir dein Ende. Es ehrn dich Pforz, nicht mal ein Schwein, es ehrn dich Pforz, nicht mal ein Schwein, nicht mal ein Schwein, Futter wünscht dir dein Ende. Wir treten dir, wir treten dir, wir treten dir zu Ehren hier zusammen. Wohl in den Leib, wohl in den Leib, Wohl in den Leibern lodern hell die Flammen. Wir treten dir, wohl in den Leib, wir treten dir, wohl in den Leib, wohl in den Leibern lodern hell die Flammen. Oh, wie gemein, oh, wie gemein, oh, wie gemeinsam unsere Herzen schlagen. Siehst du heut aus, siehst du heut aus, siehst du heut aus den Worten, die wir sagen? Oh, wie gemein, siehst du heut aus, oh, wie gemein, siehst du heut aus, siehst du heut aus den Worten, die wir sagen? Oh, wie es riecht, oh, wie es riecht, oh, wie es riecht nach deinem Ruhm im Lande. Aus deinem Mund, aus deinem Mund, aus deinem Mund kam nie ein Wort der Schande. Oh, wie es riecht, aus deinem Mund, oh, wie es riecht, aus deinem Mund, aus deinem Mund kam nie ein Wort der Schande. Oh, wie es glänzt, oh, wie es glänzt, oh, wie es glänzt in deinen dunklen Haaren. Vor Speck und Dreck, vor Speck und Dreck, vor Speck und Dreck soll man dich stets bewahren. Oh, wie es glänzt, vor Speck und Dreck, oh, wie es glänzt, vor Speck und Dreck, vor Speck und Dreck soll man dich stets bewahren. Wir brechen dir, wir brechen dir, wir brechen dir zum Ruhm der Feinde Speere. Wohl Hals und Bein, wohl Hals und Bein, wohl Hals und Bein opfern wir dir zur Ehre. Wir brechen dir, wohl Hals und Bein, wir brechen dir, wohl Hals und Bein, wohl Hals und Bein opfern wir dir zur Ehre. O geh von uns, o geh von uns, o geh von uns und denke ins Geheime. Sobald es geht, sobald es geht, sobald es geht, kehr wieder heim zum Rheine. O geh von uns, sobald es geht, o geh von uns, sobald es geht, sobald es geht, kehr wieder heim zum Rheine. Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuh, oder ob wir Röcke nähen und zu Schuhen Drähte drehen, das tut das, tut nichts dazu. Oder ob wir Röcke nähen und zu Schuhen Drähte drehen, das, tut nichts dazu. Ob wir können präsidieren oder müssen Akten schmieren, ohne Rast und ohne Ruh. Ob wir just Kollegia lesen oder Arberwinden besen, das, tut nichts dazu. Ob wir just Kollegia lesen oder Arberwinden besen, das, tut nichts dazu. Ob wir stolz zu Ross reiten oder ob zu Fuß, wir schreiten fürbar unserem Ziele zu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das, tut nichts dazu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das, tut nichts dazu. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob im Kopfe etwas Grütze und im Herzen Licht und Hitze, dass es brennt in einem Nu. Oder ob wir hinter Mauern stets im Dunklen träge kauern, das tut was dazu. Oder ob wir hinter Mauern stets im Dunklen träge kauern, das tut was dazu. Ob wir rüstig und geschäftig, wo es gilt zu wirken, kräftig immer tapfer greifen zu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's wohl im Schlafe schenken, das tut was dazu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's wohl im Schlafe schenken, das tut was dazu. Drum ihr Bürger, drum ihr Brüder, alle eines Bundesglieder, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Denn für Deutschlands Freiheit streben heißt für Deutschlands Freiheit leben, Tag und Nacht und immer da. Ob Student, Soldat, ob Meister, Bauer, oder Weltgereister, alle sind wir Deutschland schar. Ob Student, Soldat, ob Meister, Bauer, oder Weltgereister, alle sind wir Deutschland schar. Lasst uns gehen mit frischem Mute in den neuen Tag hinein. Alt soll unsere Lieb und Treue, neu soll unsere Hoffnung sein. Alt soll unsere Lieb und Treue, neu soll unsere Hoffnung sein. Hoffnung, dass der Baum der Freiheit wieder blüht und Früchte trägt, und das Herz des deutschen Mannes glühend ihm entgegenschlägt. Und das Herz des deutschen Mannes glühend ihm entgegenschlägt. Hoffnung, dass zur Wahrheit werde, was im Kerker und Gefecht war der Ruf von vielen Millionen, Freiheit, Einheit, Ehr und Recht. War der Ruf von vielen Millionen, Freiheit, Einheit, Ehr und Recht. Hoffnung, dass für unsere Freunde, die gefangen und verbannt, und die für die Freiheit fielen, für das deutsche Vaterland. Und die für die Freiheit fielen, für das deutsche Vaterland. Alt soll unsere Lieb und Treue, neu soll unsere Hoffnung sein. Nun wohlan mit frischem Mute in den neuen Tag hinein. Nun wohlan mit frischem Mute in den neuen Tag hinein. Nun wohlan mit frischem Mute, denn für Deutschland soll es sein. Treue Liebe bis zum Grabe schwör ich dir mit Herz und Hand. Was ich bin und was ich habe, dank ich dir, mein Vaterland. Nicht in Worten, nur in Liedern ist mein Herz zum Dank bereit. Mit der Tat will ich's erwidern, dir in Not, in Kampf und Streit. Mit der Tat will ich's erwidern, dir in Not, in Kampf und Streit. In der Freude wie im Leide ruf ich's Freund und Feinden zu. Ewig sind vereint wir beide, und mein Trost, mein Glück bist du. Treue Liebe bis zum Grabe schwör ich dir mit Herz und Hand. Was ich bin und was ich habe, dank ich dir, mein Vaterland. Was ich bin und was ich habe, dank ich dir, mein Vaterland. Frei und unerschütterlich wachsen unsere Eichen. Frei und unerschütterlich wachsen unsere Eichen. Mit dem Schmuck der grünen Blätter stehen sie in Sturm und Wetter. Wanken nicht noch auf Weichen, wanken nicht noch auf Weichen. Wie die Eichen Himmel an, trotz den Stürmen streben. Wie die Eichen Himmel an, trotz den Stürmen streben. Wollen wir auch ihnen gleichen, frei und fest wie deutsche Eichen, unser Haupt erheben, unser Haupt erheben. Darum sei der Eichenbaum unser Bundeszeichen. Darum sei der Eichenbaum unser Bundeszeichen. Das sind Taten und Gedanken, wie nicht schwanken oder wanken. Niemals mutlos weichen, niemals mutlos weichen. Frei und unerschütterlich wachsen unsere Eichen. Frei und unerschütterlich wachsen unsere Eichen. Mit dem Schmuck der grünen Blätter stehen sie in Sturm und Wetter. Wanken nicht noch weichen, wanken nicht noch weichen. Bei einer Pfeiftabak, bei einer guten Pfeiftabak und einem Glase Bier politisieren wir. Juja, juja, gar glücklich ist für wahr ein Staat, der solche Brüder hat, der solche Bürger hat. Juja, juja, gar glücklich ist für wahr ein Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Dann wird auch viel erzählt, gar viel und mancherlei erzählt, gestritten und gelacht und mancher Witz gemacht, aber keine Polenwitze. Juja, juja, gar glücklich ist für wahr ein Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Juja, juja, gar glücklich ist für wahr ein Staat, der solche Brüder hat, der solche Bürger hat. Dann stoßen wir auch an, auf unsere deutsche Freiheit an und auf die Polizei sitzt fröhlich mit dabei. Hallo Staatsschutz, juja, juja, gar glücklich ist für wahr ein Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Juja, juja, gar glücklich ist für wahr ein Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Und wenn die Stunde schlägt, und wenn die Feierstunde schlägt, löscht man die Lichter aus und wir gehen brav nach Haus. Juja, juja, gar glücklich ist für wahr ein Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Juja, juja, gar glücklich ist für wahr ein Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Gute Nacht. Deutschland war's im März errungen, Recht und Freiheit schwinden hin. Auf mein Volk das Schwert geschwungen, die Verräter müssen fliehen. Deutschland, großes Vaterland, dich umschlingt ein Bruderband. Deutschland, deine Stämme alle ringen nach der Freiheit Glück. Doch nur mit der Fürstenfalle blüht die Freiheit Republik. Stürzt der Fürst, so ist der Knecht, und der Mensch hat gleiches Recht. Reichet uns die Hand, Soldaten, und sie stürzen ohne Blut, die euch stets mit uns verraten, diese Fürsten mit der Knut. Bürger und Soldatenstand reicht für die Freiheit Hand in Hand. Freiheit ist der Knechtschaft Schande, Freiheit ist der Not und Qual. Frei ein Volk, das Herr im Lande durch die Männer seiner Wahl. Adel von Geburt und Geld schwind auf ewig aus der Welt. Deutsche Männer, hoch sie streiten für das Volk mit Wort und Tat. Ihr sollt unser Wohl bereiten, euch vertrauen wir den Staat. Deutsche Männer, Republik, unsere Freiheit, unser Glück. Bedenket ihr Soldaten, wofür zieht ihr in den Streit? Für die Herren von Gottes Gnaden, euch zu rechnen stets bereit. Ihr seid Bürger so wie wir, sind wir frei, so seid's auch ihr. Verheilt. In meinem Wehren am tiefsten Hals. besten Feind.